Hadith Nummer 109. Salama sagte: Ich hörte den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagen: Wer auch immer über mich etwas erzählt, was ich nicht gesagt habe, der wird mit Sicherheit seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen.